durch mächtige Kraft. Er hält vor unserer Grenzen, hier muss der Friede glänzen, wenn Mord und Kriegessturm sich allerorts erhebt. Durch mächtige Kraft.